komme bald. Ich komme bald, siehe, ich komme bald. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Ich komme bald. Ich komme bald und mein Lohn mit mir. Ich komme bald, ich komme und mein Lohn mit mir. So komm doch, Jesu, so komm doch, Jesu, komme. Deines Himmels Licht, dein ewiges Lob erschreien.